Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sitze hier in dem wunderschönen Studio und freue mich auf eine Sendung mit dem Thema geile Stellen in der neuen Musik. Das ist sozusagen ein Herzensthema von mir. Dazu müssen Sie wissen, ich bin jetzt keine Musikwissenschaftlerin, sondern ja, vielleicht ein Fan, würde vielleicht Svenja Rainer sagen, ihrerseits Musikwissenschaftlerin. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich so prominente Gäste dazu gewinnen konnte, mit mir über dieses Thema heute Abend nachzudenken. Als erstes möchte ich begrüßen den Soziologen, Philosophen und auch Komponisten, Herr Theodor W. Adorno. Herzlich willkommen in der Runde, Herr Adorno. Moment. Meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Adorno. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, dann konnte ich noch gewinnen den, ja, Wikipedia sagt dazu Improvisationsmusiker, aber auch ebenfalls Komponisten. John Oswald ist sein Name. Hello John, good evening. Hi. Ja, Herr Oswald sollte sich eigentlich das Mikro teilen mit Herrn Adorno, aber jetzt hat er entschieden, dass er lieber unterm Tisch sitzt. Deswegen ist die Qualität jetzt vielleicht. Aber ich denke, das tut der Sendung keinen Abbruch. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ich freue mich auch deswegen total, dass er hier ist, weil er diese historische Beziehung zu den sogenannten Stellen hat, ja, als Sample Master sozusagen, der er ist und als der bekannt geworden ist. Das ist nochmal ein anderer Zugriff auf die Stelle, wie ich finde. Ja, und dann aber last but not least freue ich mich auch sehr, dass ich die wirklich prominente Schriftstellerin hier gewinnen konnte. Lyrikerin ist sie, Dramatikerin und auch Theoretikerin, J.W. von Goethe. Das freut mich. Ich habe sie hier neben mir sitzen. Herzlich willkommen, Frau Goethe. Ich muss es noch mal. Wir haben sie jetzt hier auch. Gar nicht mal unbedingt als Musikerin, ne? Aber doch als begeisterten Außenblick, kann man vielleicht sagen. Und da sind Sie uns bestimmt sehr wertvoll, Frau Goethe, herzlich willkommen. Alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken. Toll. Ja. Ich würde vielleicht, bevor wir jetzt auf diese spezielle Problematik der Stelle gleich eingehen, ein bisschen allgemeiner fragen, auch um Ihren jeweiligen Zugriff ein bisschen vorzustellen. Vielleicht da gleich an Sie die Frage, Herr Adorno. Sie haben da, glaube ich, eine recht klare Position mal herausgearbeitet. Können Sie sagen, was ist Ihr Verständnis von Musik? Musikverständnis. Ja, oder wenn Sie so wollen, musikalische Bildung, sowas? Musikalische Bildung in menschenwürdigerem Sinn als dem bloß informatorischen kommt der Fähigkeit gleich, musikalische Zusammenhänge, im idealen Fall ausgesponnene und artikulierte Musik als sinnvolles Ganzes wahrzunehmen. Aha. Und bei dir, John? Can you, John, tell us a bit about, let's say, your musical approach? Well, I don't know if I can tell you exactly, and I don't know how philosophical I can be. Okay. Er ist nicht sicher, ob er das philosophisch beantworten kann. Ich freue mich wirklich sehr, dass er hier ist, weil er diese besondere historische Beziehung zu Stellen ja hat. Als jemand, der bekannt geworden ist für seine Sample-Techniken. John, maybe you can try, you know? Das heißt, versuchen Sie es doch einmal bitte, John, für uns. Maybe you can try to tell us a bit about your main work, Plan de Phonics, for example. What category is this? What would you say? It's a category that I use for the presentation of certain aspects of the music I make, or certain pieces that get made that seem to rely largely upon quoting existing music. So plunderphonics, I think of as being ideally very familiar music to most people, which in some way is very unfamiliar to most people. It's familiar perhaps to people that are plunderphonic aficionados, but it's much, I think, stranger for the average person who would, in most cases, recognize the sources. So there's this perhaps double-edged sword of functionality of it being familiar music, which has a certain effect on people. Things that you know get inside your head in a different way from things that you aren't familiar with. And there's a strangeness to it that messes around with that familiarity. That's plunderphonics. Es ist vielleicht sehr ungewohnt, sagt er, für Menschen, die die Quellen erkennen, denn es erkennen viele die Quellen, wenn ich es richtig verstehe. Es wird ungewohnt für diese Menschen, sehr ungewohnt. So, schön, ja, gut, Herr Oswald, very interesting. Und bei Ihnen, Frau Goethe, ich weiß, Sie sind jetzt in der Musik nicht in einem derart hohen Maße zu Hause wie in anderen Künsten, weil Sie haben ja eine profunde Meinung, das weiß ich ja. Musik im besten Sinne bedarf weniger der Neuheit. Ja, vielmehr, je älter sie ist, je gewohnter man sie ist, desto mehr wirkt sie. No. Ah. No. No. Okay, ah, ich sehe, da regt sich Widerspruch. No, no, no, no. Herr Adorno schüttelt den Kopf. Herr Adorno. Derart verhalten sich Dilettanten, die aus großen Sätzen von komplexer Architektur wirklich oder vermeintlich schöne Melodien, zweite Themen Schuberts etwa, herausklauben und, anstatt deren Impuls zu folgen und weiterzugehen, infantil nach ihrer starren Wiederholung verlangen, gleich jenem österreichischen Ästhetiker, der bekannte, er habe sich den Torero-Marsch aus Carmen einen ganzen Abend lang immer wieder vorspielen lassen, ohne je daran sich satt zu hören. Dilettantismus der Weiber, der Reichen, der Vornehmen ist Zeichen eines gewissen Fortschrittes. Ja, vielleicht halten Sie sich da einmal kurz zurück, damit ich den Herrn Oswald fragen kann, wie er dazu steht. John, what do you think about what Mrs. Goethe just said? Well, I think no one would disagree with the fact that people can do whatever they like in the privacy of their own homes. Ja. Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich produktiv zu werden. Gut. Okay, wir reden hier von einem Zugriff der Hörerin, ja? Der Laien, so, des Fans, sozusagen. Nicht der Musikerin. Das wäre dann, ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Frage. Was bedeutet das denn jetzt für die Stelle? Wenn ich als Hörerin eines Stückes aufmerke und sagen wir, ich habe es bei YouTube gehört und dann schiebe ich diesen roten Schieber unten am Bildrand zurück und warte, dass das dann nochmal kommt. Und dann schiebe ich den wieder vor, weil ich mich vertan habe und so weiter. Dann muss ich das Ding neu starten, dann kommt erstmal Werbung. Und dann sehe ich, wo der Punkt ist, wo das kommt, genau. Und dann merke ich mir die Sekundenzahl, wenn ich ein richtiger Fan bin. Das ist bereits die den Schlagern angemessene Reaktionsform, mögen auch Genießer jenes Typus, die sich heraussuchen, was sie für die ihnen gemäßen Perlen halten, deshalb besonders musikalisch sich dünken. Okay. Herr Adorno meint, es ist sozusagen nicht erlaubt, eine Stelle zum Privatvergnügen anzusteuern oder sogar so aneinander zu reihen. Nach dem Motto, wenn man derart unmusikalisch agiert, dann kann man das Musikhören auch gleich ganz sein lassen. Ich selbst habe es lange genug versucht, wohl gar den Begriff des atomistischen Hörens geprägt. Okay, da weiß ich nicht, ob ich da Ihrer Meinung bin, Herr Adorno. Er überspringt die Stufen. Ja, vielleicht. Beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht und hält sich berechtigt, von da aus das Ganze zu beurteilen. Frau Goethe, vielleicht halten Sie sich da einmal kurz zurück, damit ich den Herrn Oswald fragen kann, was er dazu zu sagen hat. Ja? Mr. Oswald, do you think it's kind of odd that you cut out small pieces from other people's work? Everyone else thinks it's not allowed or some kind of odd. Ich habe ihn jetzt gefragt, ob er findet, dass es komisch ist. Well, that's hard to say. Ja, vielleicht versuchen Sie es einfach einmal. Also, maybe you just try to tell us. I think in some cases people may have shied away from working with me because it seemed like... Was Ihnen eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne. Diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, konstituiert. Sie haben davon nur eine Art von Ahnung, geben sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen. Ja, wobei Herr Oswald hat ja noch gar nicht angefangen mit seinem Punkt, Frau Goethe, nicht? Ich weiß. Er setzt sich in die Notwendigkeit, nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann. Und er die echten objektiven Regeln nicht kennt. Is that so, Mr. Oswald, John? Is Mrs. Goethe right? Either what I was doing was legally contentious or in some cases, some ill-informed cases, that it was illegal. And nothing's ever been proven to be illegal, or there's never even really been any discussion about its legality. So perhaps some people didn't call me up, perhaps some people heard about this and thought it would be interesting to try something on the wild side and get involved with me on some kind of project. Aha, legal oder nicht legal sozusagen, das ist die Frage hier, soweit ich das verstanden habe. Contentious, was heißt contentious? Was heißt contentious? Was heißt contentious? Umstritten. Okay, manche Sachen waren vielleicht illegal und einige wollten das vielleicht. Hä? Okay. Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjektiven Irrwegen. Mrs. Goethe doubts your integrity. Now, what would you say? Considering quotations in your work, do you have a solution for that? Something like Plecture came out of a request for a plunderphonic work. Nochmal. Something like Plecture came out of a request for a plunderphonic work, and I think almost everything I do has a very practical side, and the practicality with Plecture was trying to do a work that had some kind of quotational integrity, and at the same time was something that could be released on a small record label without running into any major licensing problems. Also er hat das gelöst mit einer Arbeit, die Plecture heißt, sagt er, einem Auftrag sozusagen. Oder eine Anfrage, wo er juristisch einwandfrei die Quellen, die Stellen sozusagen, vielleicht sogar die geilen Stellen benutzt hat und bei einem sehr kleinen Label veröffentlicht hat, Frau Goethe. Er nimmt der Kunst ihr Element und verschlechtert ihr Publikum, dem er den Ernst und Rigorismus nimmt. Na, now I'm not too sure if Miss Goethe really refers to you, John. Na? It doesn't really make sense anymore. No. Sie befördern das Gleichgültige, Halbe und Charakterlose. Gut, ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema der Sendung zurückkommen. geile Stellen soll es ja hier heute heißen. Ich würde mal behaupten, dass wir hier in der Runde alle ein bisschen zu alt jetzt doch sind, um überhaupt zu verstehen, wie Musik heute faktisch tatsächlich gehört wird. Der Blick aufs Ganze ist einseitig geworden und droht, die Einzelmomente verkümmern zu lassen, ohne die doch kein musikalisch Ganzes lebt. Unter diesem Gesichtspunkt ließen die Interpretationen der sogenannten Jugendmusikbewegung als unterdrückende Maßnahmen zugunsten des Ganzen und wieder die Details sich ansehen. Aber mit der, was haben Sie gesagt, Jugendmusikbewegung? Damit meinen Sie die Wiederbelebung des Lieds, richtig? In den 1920ern? Das Volkslied sozusagen. Das ist ja jetzt auch schon, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Heute, da diese Ideologie durchsichtig geworden und zerbröckelt ist, scheint der beharrliche Blick aufs musikalisch Einzelne als Komplement zum strukturellen Hören und als dessen Konkretion dringend an der Zeit. Ja. Möchten Sie dann vielleicht einmal eine erste Stelle hier vorzeigen, Herr Adorno? Sie haben ja auch, glaube ich, schon mal eine Sendung gemacht, ne? Mit dem Titel. Schöne Stellen. Schöne Stellen hieß die aber. Ja. Ich beginne mit Bach. Sehr schön. Der Bach ist dem Müller befreundet, dem er nutzt. Frau Goethe? Und er stürzt gern über die Räder. Wir wollen, was hilft es ihm, gleichgültig durchs Tal hinzuschleichen? Einfach zuhören. Sie dürfen später auch was zeigen. Bei ihm hat der Begriff der schönen Stelle darum etwas Provokatives, weil mit ihm die Vorstellung eines dicht geschlossenen und jedem momentanen Reiz abholden musikalischen Kosmos assoziiert wird und fast zum Tabu über jeder anders gearteten Anschauung geworden ist, trotz der schweren Bedenken gegen die Theologisierung Bachs, welche innerhalb der etablierten Musikwissenschaft Blume jüngst vorbrachte. Gut, okay, dann jetzt bitte einmal das Hörbeispiel. Bitte, Herr Adorno. Ja, schön. Gut. Die Auswahl, die ich treffe, hat das Zufällige des biografischen Schicksals. Ja, das ist ja auch total okay, Herr Adorno. Andere mögen ganz andere lieben und über den Vorrang ließe sich nicht streiten. Das ist ja sozusagen auch das, was wir jetzt hier machen wollen, hier vorhaben. Was war denn das genau, Herr Adorno? Was haben wir da gehört? Den Schluss der E-Dur-Fuge aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers. Tja. Ja, und was würdest du sagen, John? Könnte man das jetzt nutzen? Do you think it's possible to use this now for some other occasion? Können wir es noch mal hören, bitte? Can we hear it one more time? Ihr Thema stammt nicht einmal von Bach, sondern von dem alten Johann Caspar Fischer. Aha, John. Er hat aber daraus ein Werk von so tröstlicher Kraft gebildet, wie sie der Musik unwiederbringlich verloren ging. This is interesting, John, wouldn't you say? He says, it's not even from Bach himself, the melody. Let's say melody now, I don't know the term. It's from the old Johann Caspar Fischer. Well, I think no one would disagree with the fact that people can do whatever they like in the privacy of their own homes. At least in Canada, there's this, you know, Pierre Trudeau once said, the government's job. And it's not the government's job to get into the bedrooms of the nation. And, you know, a lot of people have their little home studios in their bedrooms now, and it's one of the activities that people participate in is fooling around with the music that they have. Where it becomes contentious is when people start marketing stuff that is in some way obviously derived from something else. So if people make a lot of money, then lawsuits, especially in the United States, seem to arise. Since very few of my things have made money, I just haven't been involved in very many of these contentious legal situations. Okay, er sagt, in Kanada, da schaut die Regierung nicht nach in den Schlafzimmern. Man kann da machen, was man will. Also zum Beispiel auch den Computer aufbauen, meinte Oswald, glaube ich. Und dann an fremden Stücken nach Gutdünken herumschneiden. Okay. So wie ich das übrigens ja auch tue. Vielleicht nicht im Schlafzimmer. Es wird sozusagen schwierig, da, wo Leute damit dann Geld machen, sagt er. Also mit ihrem Herumschneiden und dann auch klauen. Da müsste man jetzt natürlich wissen, wie viel damals der Bach mit dem Thema von dem alten Johann Caspar Fischer verdient hat, Herr Adorno. Darf ich eine Vermutung verraten? Gerne, Herr Adorno. So ist es die, es seien von einem zentralen Standpunkt aus in Musik, die selber emphatisch schön, von schematischem Beiwerk rein ist, eigentlich auch ungezählt viele schöne Stellen schön. Gut, gut, da würde ich zustimmen. Aber wir sind ja sozusagen noch ganz am Anfang der Sendung, ne? Und mir kommt das auch jetzt schon ein bisschen kontraproduktiv vor, an diesem Punkt jetzt schon alles zu relativieren. Sie haben natürlich recht, andererseits haben Sie durchaus recht. Gut, um aber jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Richtung neue Musik zu denken, würde ich jetzt auch mal gern auf Ihr Stück zu sprechen kommen, John. Your piece. Now I want to talk about your piece. You brought it with you? It exists of small pieces, I understand. Sehr kleine Stücke. Beziehungsweise ist es so, ein Stück ist verkleinert. Oh Gott. Ist das nicht sehr schön? Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen. Denn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir. Und wenn es das Riesenfaultier wäre. Ah, meinen Sie das sozusagen ironisch? Okay, John. Mrs. Goethe just compared your work now with a Riesenfaultier, she says. Giant ground sloth. Das ist ausgestorben. It's a Megatherium americanum. Do you maybe want to reply to that? Well, first of all, it doesn't seem any different to me. Moment. You know, we all make categories to fit things in. We make categories to fit music in. And er sagt, es ist ihm total egal. Alle machen Kategorien für Musik, um ein Stück weit klarzukommen auch sozusagen. Dagegen möchte ich Ihnen mehrere Beispiele von Brahms vorlegen, und zwar aus seinen früheren Werken. Ja, das ist sehr lieb. Ich würde jetzt gerne, wenn alle einverstanden sind, erstmal bei der neuen Musik bleiben. Ist das okay? Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen. Frau Goethe, ich finde es ein bisschen schade, dass Sie sich da jetzt so auf den Dilettantismus einschießen, ehrlich gesagt. Ich hatte beim Entwerfen dieser Sendung auch schon mal überlegt, ob ich dann nicht an Ihrer Stelle vielleicht einen Philosophen, ich hatte an Herrn Kant gedacht, ob ich den einladen soll. Das wäre dann ein bisschen seriöser geworden. E singulare come quel canto intenerisce e molto più quando è più ben cantato. Ah, ich würde Sie dann später auch noch mal bitten, dann eine geile Stelle vorzuspielen, Frau Goethe. Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Genau, das ist sehr gut. Das wollen wir dann hören später. Das stellen Sie dann vor und dann kann auch Herr Adorno kann dann auch noch seine Brahms-Stelle vorstellen. Die Originalität und Gestaltungskraft des jungen Brahms ist, ihrem eigenen Recht und ihrer ganzen Tragweite nach, bis heute kaum recht gesehen worden. Aber musikalische Einsicht und Erfahrung, die nicht im Stolz auf ihr Niveau verdummen will, darf dabei sich nicht beruhigen. Gut, wir haben ja jetzt schon ungefähr die Hälfte der Sendung rum. Leider, sozusagen. Ich würde mal gern kurz skizzieren, was es für Möglichkeiten gibt, jetzt dieses Thema aufzuziehen. Wir sind da ja noch nicht sonderlich weit gekommen bisher. Ich habe so ein paar Ansätze herausgearbeitet. Wir können sozusagen statistisch arbeiten. Pluralistisch nenne ich es mal. Ich habe hier eine Liste. Okay. Ich habe hier eine Liste mit Komponisten und Komponistinnen. Da können wir anrufen. Das habe ich mit denen sozusagen geklärt. Dass sie uns eine geile Stelle benennen. Dann haben wir einen Einblick auch, was die Profis hören. Wer ist das so? Wo ist sie denn? Ja, es sind hier viele, viele Namen. Ich weiß nicht, hier Georg Friedrich Haas. Habe ich den Namen? Ennio Morricone hat auch zugesagt. Ich weiß sozusagen, dass die jetzt am Telefon sitzen, dass die letztendlich zuhören gerade und die sind parat. Also wir könnten sie jetzt, Herr Adorno, Sie könnten sich einwählen. Wir haben noch mehr Namen. Was sind die denn? Hildegard Westerkamp hat auch zugesagt. Yongi Pakpan. Brian Ferneyhough. Es sind tolle Namen dabei. Die wären dann sozusagen bereit, hier mitzumachen. Was denken Sie? Gut. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, das wie Sie aufzuziehen, Herr Adorno, philosophisch. Ich habe nur die Bedenken, dass wir dann sehr viele neue Hörgewohnheiten einbeziehen müssen. Also auch von 2019 jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Zum richtigen Hören von Musik gehört das spontane Bewusstsein der Nicht-Identität von Ganzem und Teilen ebenso hinzu wie die Synthesis, die beides vereint. Ja, da weiß ich eben nicht, ob das heute noch so reicht als einzige Definition. Gut. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Das hat mir Jennifer Walsh vorgeschlagen, als ich mit ihr über diese Sendung hier geredet habe. Sie hat gesagt, das gibt doch eine Praxis, Stellen sogar konkret zu markieren, ja, heutzutage. Also erstmal überhaupt bei YouTube zum Beispiel zu kommentieren mit der Zeitangabe, wenn man in die Kommentarspalte was schreibt. Zum Beispiel, was habe ich da rausgesucht? Ein Momentchen. Das ist irgendwo ausgedruckt. Hier, J.P. Negi. My fifth part, Faith meinte damit, ist at 48 seconds. Und dann schreibt er darunter, my neighbor's fifth part is at 3:37. Haha, sozusagen. Ne? Oder ein anderer schreibt, Stevie übt schreibt, my neighbors called police, their fav part is 158. Ja, das wäre dann das hier. Sogenannte Drops sind das, also die ausgewiesenen geilen Stellen von heute. Wissen Sie, was Drops sind, Frau Goethe? Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insekt, das ihr anhängt. Ja, und bei SoundCloud zum Beispiel ist es ja dann sogar so, dass man in den Verlauf des Stücks einen Kommentar setzen kann, dass der Kommentar die Markierung der Stelle ist. Sie ist ja sehr, es gibt tolle Beispiele, zum Beispiel Studie 1 von Karl-Heinz Stockhausen wurde folgendermaßen bei 3:04. This is mentally intense stuff here. It certainly got the math behind it to back that up. I love the way this sounds, but I'm curious what could be made using the same techniques Stockhausen uses here in terms of resembling certain melodies that could fit into other less experimental genres. Oops. Das ist jetzt nicht so meine Stoßrichtung, aber er ist begeistert von der Stelle. Ferniehau wird folgendermaßen kommentiert. Was ist das? Portugiesisch? Esta está mayo exquisita. Mas tem alguns trecos bom. Principalmente no final. Okay, ich kann kein Portugiesisch. Google Translate sagt, dieser ist irgendwie komisch, aber es hat einige gute Schnipsel, besonders am Ende. Okay, das ist jetzt nicht nur positiv. Jetzt haben wir eine sehr schöne Stelle bei Jagoda Schmidtka. Da schreibt nämlich jemand bei ihrem Stück Lost Extension Song Draft Lost Play von 2015. Schreibt bei 019, yeah. Und dann schreibt jemand bei Minute 1, fuck yeah. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich merke, dass Sie nicht so begeistert sind. Okay. Okay. Ich merke gerade, dass ich mich total übernommen habe mit dem Thema. Das ist so kacke, Mann. Herr Theodor W. Adorno, ich habe Schiss vor Ihnen. Wissen Sie das eigentlich? Mann, verdammt. Okay. Man tut immer besser, dass man sich gerade ausspricht, wie man denkt, ohne viel beweisen zu wollen. Denn alle Beweise, die wir vorbringen, sind doch nur Variationen unserer Meinungen. Und die Widriggesinnten hören weder auf das eine noch auf das andere. Okay. Herr Adorno, wollen Sie vielleicht eine Zigarette? Darf ich? Ja. Schön. Ich glaube, Sie haben früher gar nicht geraucht, oder? Also ich kenne gar keine Fotos, wo Sie rauchen. Derlei Spekulationen ermutigen mich zur Ketzerei gegen das sonst von mir selbst Verfochtene. Nein, das finde ich schön. Für das Radio ist das sehr gut. Das schafft eine Atmosphäre der 50er Jahre. Wir müssen gucken, dass die Technik das nicht mitkriegt. Gut. Wenn man jetzt nochmal nachdenkt über geile Stellen. Also die geile Stelle im Radio ist ja gewissermaßen auch widersprüchlich, nicht? Sicher gibt es die ein oder andere geile Stelle im Radio. Also würde ich sagen, ja, auch in diesem Gespräch hier. Das ist auch die ein oder andere schöne oder vielleicht sogar geile Stelle. Aber wenn man das Radio jetzt sozusagen, genuin versteht, dann kann man ja... Oder soll man auch nicht zurückskippen, nicht? Also ein Radiosendung, die läuft und die schönen Momente sind dann vorbei. Während, das macht vielleicht das Radio auch so unfassbar altmodisch. Wenn es natürlich eigentlich die Praxis ist, dass man vorskippt, dann Wie gesagt, nach der geilen Stelle sucht, wenn man sie gefunden hat, abbrechen und sagt, geile Stelle zum Beispiel. Oder schon, wenn man ein Stück überhaupt gar nicht kennt, dass man schon durchscrollt, eine vermeintlich geile Stelle findet, völlig kontextlos, abbricht und sagt, geile Stelle. Das müsste man jetzt natürlich in Erfahrung bringen, ob das die Praxis ist. Aber wenn ich mir das Engagement der Komponistinnen und Komponisten untereinander in ihren Soundcloud-Verlauf Stellen zu kommentieren anschaue, dann ist das sehr niedrig. Das macht eigentlich dann doch nämlich keiner. Theoretisch ist das aber sozusagen eine gegenwärtige Praxis, eine zeitgemäße Praxis. Aber das macht keiner, weil die Faulheit ist das älteste Gut der Menschheit. Wir müssen übrigens hier nochmal irgendeine geile Stelle aus der neuen Musik einspielen, sonst macht die Sendung keinen Sinn. Moment. Okay, wo waren wir stehen geblieben? John, you don't say anything anymore. John, you don't say anything anymore. Hallo? Ah, okay. Er ist gegangen. Sitzt nicht mehr unterm Tisch, oder? Weiß jemand was? Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste getan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sei noch nicht fertig. Freilich kann sie nie fertig werden, weil sie nie recht angefangen ward. Ja, ja. Ja, also das Komische bei mir ist, wenn ich jetzt nach meinem Geschmack geile Stellen ad hoc zusammenstellen würde, dann würde das so driften automatisch in eine Sammlung von sentimentalen Momenten, wenn es um neue Musik geht. Komischerweise. Weil es natürlich um den Kontext geht, speziell in der Konzertsituation. Und wenn dann plötzlich so ein komisch sentimentaler Moment kommt, dann ist es wie eine Erleichterung, sturzartige Erleichterung für das Gehirn. Man denkt, man könnte es ausschalten, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es springt überhaupt erst an in dem Moment. Und so funktionieren für mich derzeit geile Stellen. In der Konzertsituation. Und die Konzertsituation zu beleuchten, hatte ich auch angekündigt im Ankündigungstext. Aber da saß ich ja noch nicht mit Ihnen im Studio hier. So, wie sich das jetzt hier entwickelt hat, ist natürlich ein bisschen anders. Schade, dass John gegangen ist. Herr Adorno, Sie kennen das. Geile Stellen zusammenzutragen ist ja auch immer so ein bisschen peinlich. Für denjenigen jedenfalls, der das macht. Ja. Naja. Ich habe ja sogar überlegt, hier Avopert einzuspielen. Einfach aus dem Grund auch. Ich habe einen Film geguckt, das Bildbuch, und Godard. L'image livre, oder wie das auf Französisch heißt. Und der geht ja ganz bewusst damit um. Der spielt mit diesem Moment volle Kanne. Deswegen ist das auch so interessant, dass er das tut und dass er dann Avopert nimmt, weil er natürlich genau an entscheidender Stelle dann brutal abschneidet und das aber dann cheesy auch drunter legt unter Bilder von Zügen und Zugfahrenden, historisches Filmmaterial von Zugreisenden. Es ist unfassbar aufgeladen durch diesen Avopert und natürlich das Bild schneidet er genauso ab und beginnt aber dann auch wieder genau mit derselben Sache. Kurze Zeit später, ein paar Sekunden später. Es ist, er triggert immer wieder neu. Er macht ein macht, dass man das selber ja, reflektiert bei sich, wie unfassbar trägerbar man ist. Diese Stelle von Avopert, die spiele ich mal. Ich habe mir überlegt. Ah. Ja, ich habe mir das so überlegt, Sie haben ja in Ihrer Sendung auch, haben Sie da eigentlich selber auch Klavier gespielt, Herr Dorno? Ja. Ich spiele es rasch ein, was ich meine, die Stelle aus Phratis. Alles beginnt so. Ja, und dann vergrößert sich dieser Amidose auf dramatische Weise. Das war jetzt fast schon ein bisschen zu viel. Ich bin aufgeregt. Ich spiele noch mal... Es ist für mich jetzt schwer, dieses genau das einzuspielen, was da kommt. Aber es wird immer dramatischer. Der Ambitus wird größer, ja? Der dritte Stelle. So, da spielen die Streicher. Und an der Stelle dreimal Gehör macht. Dann kommt plötzlich die Solo-Violine mit einem Flageolet ganz hoch dazu. Also es ist so. Da spielen die Streicher und die Gehör. Dann kommt die... Cut. Und dann bricht Goda ab. Und das ist ein bisschen brutal. Tja, okay, Sie sind nicht begeistert. Mal eine Frage in die Runde. Meinen Sie denn, dass die geile Stelle tendenziell wiederholt zu werden trachtet, sag ich mal? Hat sie ein bisschen die Form eines Ohrwurms? Nimmt sie die Form eines Ohrwurms an, nimmt man sie mit? Denn Sie sprechen theoretisch dagegen, Herr Adorno, das habe ich verstanden, aber Sie performen ja etwas anderes in Ihrer Sendung, nicht? Nochmal was anderes. Vielleicht reagieren Sie darauf, das tut mir total leid, dass das jetzt hier nicht so richtig aufgeht, mein offenes Konzept, wie ich das nenne. Ich stelle mal eine andere Frage. Können Sie sich vorstellen, den Konzertablauf, den klassischen Konzertablauf zu unterbrechen, um eine geile Stelle nochmal zu hören? Also, dass man sozusagen das Verfügbarkeitsprinzip, sage ich mal, der digitalen Praxis, das ich gerade beschrieben habe, überträgt in die Konsumform Konzert. Nein. Herr Adorno schüttelt den Kopf. Herr Adorno, warum nicht? Weil solchem Hören die subjektive Fähigkeit zur Synthesis abgeht, versagt es auch vor der objektiven Synthesis, vor der im Werk, die jede höher organisierte Musik vollzieht. Das heißt, wenn ich auf eine geile Stelle warte, dann kann ich das Stück nicht so, wie es gemeint ist, verstehen, richtig? Wer atomistisch hört, vermag es nicht, Musik, weil sie nun einmal der Begriffe enträt, sinnlich als Geistiges wahrzunehmen. Aber vorkünstlerisch ist das atomistische Hören, das an den Reiz des Augenblicks, den angenehmen Einzelklang, die übersichtliche und behaltbare Melodie unkräftig, passiv sich verliert. Meinen Sie das ernst? Also auch heute, 2019, nicht, ja? Die atomistische Verhaltensweise, stets noch die verbreiteteste, sicherlich die, auf welche die sogenannte leichte Musik spekuliert und welche sie züchtet, geht über ins naturalistisch-sinnliche, schmeckende Vergnügen, die Entkunstung der Kunst, der diese freilich mühsam genug in Jahrhunderten und nur wie auf Widerruf sich entrang. Das heißt, wenn ich in Donaueschingen, sagen wir, bei den Orchesterkonzerten einschlafe, nicht weil es so langsam geht zum Beispiel, sondern weil Stelle um Stelle sozusagen wegrauscht, an mir vorbeirauscht, und ich dann deshalb einschlafe, dann ist das Hören immer noch ein richtigeres, als wenn ich mich in einzelne Stellen verhaken würde und beim Rest nicht mehr zuhören, aber dafür dann nicht wegdämmern würde. Das meint der Begriff des strukturellen Hörens, dessen Forderung heute, kritisch gegen das im Momentanen Befangene, schlecht Naive, mit Nachdruck sich anmeldet. Ja, ich musste kurz aufstoßen, das ist, das machen Sie ja auch manchmal. Wenn wir jetzt wirklich einmal von der Konzertsituation sprechen, dann finde ich, ist das Problem mit der geilen Stelle eigentlich sozusagen paradigmatisch. Weil es spiegelt doch sozusagen auch die Übungssituation. Und zwar indem es diese Übungssituation auf der Bühne natürlich nach allen irgendwie verfügbaren Möglichkeiten vermeidet oder ausspart. Ja? Nämlich den Fehler, also das, was Musikerinnen natürlich, wenn sie üben, versuchen, einerseits dann zu forcieren, um es dann am Ende glatt in alle anderen Stellen einzureihen. Dieser Fehler, der ist ja nicht mehr erwünscht, das ist offenkundig. Auch wenn man ihn natürlich gar nicht erkennt, wenn man das Stück nicht kennt. Denn es ist eine Utopie. Aber der Fehler ist sozusagen, kann man vielleicht sagen, die Antagonistin der geilen Stelle. So etwas wie eine Ätzung. So, es gibt die geile Stelle und die Ätzung. Die Ätzung wird durch Übung vermieden. Mich wundert immer wieder, dass es da eigentlich keine Konzepte gibt. Also live mit dieser paradoxen Maxime umzugehen, mit der Perfektion. Ist mit der bildenden Kunst klar, in der neuen Musik irgendwie nicht. Für mich wäre die geile Stelle da sozusagen ein Scharnier, eine Brücke. Vielleicht eine Vermittlerin oder sowas. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, wenn die Praxis dieses digitalen privaten Hörens eine derart andere ist, was genau fügt dann eigentlich diese seltsam perfektionierte Konzertablaufform dem heute hinzu? Vielleicht nicht im Sinne von, ist das zeitgemäß, sondern was wird vielleicht versäumt? Ja, welche Chancen werden da jetzt eigentlich verschwendet bei? Ich meine, vielleicht ist das auch ein komischer Fetisch von mir. Irgendwas nicht aufgearbeitetes aus meiner Jugend. Aber ich finde es halt geil, wenn eine Stelle geübt wird. Ich finde das geil. Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein dilettantischer Fetisch, so der Fetisch des Fans. Oder ich habe einfach zu viel Zeit. Also, dass diese Entwicklungsvorgänge, die nachzuvollziehen und zu sehen, dass es wie eine Stelle entsteht, dadurch, dass sie geübt wird und dass sie sich auch einarbeitet, einmassiert, in die Bewegungsabläufe, das Bewusstsein des Gehirns, ja, die motorischen Abläufe natürlich. Und dann aber auch das Bewusstsein. Ja. Es wird ja dadurch ein Bewusstsein geschaffen für eine Stelle. Und da zuzuhören wäre vielleicht auch erhellend für den Prozess der Fertigung dieser Stelle. Jetzt aus kompositorischer Sicht, einfach auch aus künstlerischer Sicht. Ich finde es einfach auch aus sensorischer Sicht geil. Abnutzung. Das hat schon auch mit Erotik zu tun. Nicht. Auf jeden Fall, Herr Adorno ist auch jetzt schon weggegangen. Das ist jetzt so blöd. Ach, das ist so blöd. Jetzt konnte er auch nicht mal den Brahms zeigen. Naja, schade. Am widerwärtigsten sind die kricklichen Beobachter und die grilligen Theoristen. Ihre Versuche sind kleinlich und kompliziert, ihre Hypothesen abstrus und wunderlich. Frau Goethe, wollen Sie dann vielleicht noch mal Ihre Beobachtung teilen? Ihre ganz persönliche geile Stelle? Es steht manches Schöne isoliert in der Welt. Doch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entdecken und dadurch Kunstwerke hervorzubringen hat. Sie können sie auch, absolut, Sie können sie auch in den Zusammenhang setzen. Ich würde dann jetzt nur mal ganz kurz einen Kaffee holen. Okay. Und diesen komischen Aschenbecher hier wegbringen. Mhm. Und Sie können ja dann schon mal anfangen. Lassen Sie sich nicht stören? Ja. Okay? Gut. Alles klar. Bis gleich. Viel Spaß. Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodien singen. Dieses muss wirklich bestellt werden. Es kommt nicht gewöhnlich vor. Es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Vorzeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den anderen hinten. Sie fingen ihr Lied an und sangen abwechselnd Vers für Vers. Die Melodie, welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Rezitativ. Sie behält immer denselbigen Gang, ohne Takt zu haben. Die Modulation ist auch dieselbige. Nur verändern sie, nach dem Inhalt des Verses, mit einer Art von Deklamation sowohl Ton als Maß. Der Geist aber, das Leben davon, lässt sich begreifen wie folgt. Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen. Genug, sie passt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduliert und Gedichte, die er auswendig kann, solchem Gesang unterschiebt. Mit einer durchdringenden Stimme, das Volk schätzt Stärke vor allem, sitzt er am Ufer einer Insel, eines Kanals, auf einer Barke und lässt sein Lied schallen, soweit er kann. Über den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Verse antwortet. Hierauf erwidert der Erste, und so ist einer immer das Echo des anderen. Der Gesang währt Nächte durch, unterhält sie, ohne zu ermüden. Je ferner sie also voneinander sind, desto reizender kann das Lied werden. Wenn der Hörer alsdann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flecke. Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am Ufer der Giudecca aus. Sie teilten sich am Kanal hin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so dass ich immer den verließ, der zu singen anfangen sollte, und mich demjenigen wieder näherte, der aufgehört hatte. Da ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer. Es ist darin etwas unglaublich, bis zu Tränen rührendes. Ich schrieb es meine Stimmung zu, aber mein Alter sagte, «E singulare, come quel canto intenerisce, e molto più, quando e più ben cantato.» Er wünschte, dass ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Pellestrina, hören möchte. Auch diese sängen den Tasso auf gleiche und ähnliche Melodien. Er sagte ferner, sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer aufs Fischen ins Meer sind, sich ans Ufer zu setzen und mit durchdringender Stimme abends diese Gesänge erschallen zu lassen, bis sie auch von Ferne die Stimme der ihrigen vernehmen und sich so mit ihnen unterhalten. Ist das nicht sehr schön? Es lässt sich wohl denken, dass ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres kämpfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Gesangs. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Gesanges. Lebendig wird die Melodie, über deren tote Buchstaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gesang ist es des Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, gleichgestimmter, höre und antworte. So, ich mach noch mal ab um dieses.